Zum Start drei Fragen zum Status als Stadt, das Leben als Tier und den Faktor Sicherheit. Zu jedem Text gibt es eine Frage. Antworten Sie am Ende des Textes nach dem Signal. Danach hören Sie die richtige Antwort zur Kontrolle. Text 1. Seit wie vielen Jahren hat Arnis den Status als Stadt? Wie viele Menschen braucht ein Ort, um eine Stadt zu werden? Diese Frage hat eine genaue Antwort und eine ungenaue. Die genaue zuerst. Mit mindestens 5000 Einwohnerinnen und Einwohnern ist ein deutscher Ort eine Kleinstadt. Und jetzt die ungenaue Antwort. Es gibt auch Städte mit weniger Menschen. Ein Beispiel dafür ist Arnis in Schleswig-Holstein. Und mehr noch, Arnis ist die kleinste Stadt im ganzen Land und eine der kleinsten Städte der Welt. Nur 260 Menschen leben dort, auf einem halben Quadratkilometer. Wieso ein kleiner Ort diesen Status haben kann? Weil er eine wichtige zentrale Funktion hat. Das Argument von Peter Holstein, dem Bürgermeister von Arnis im Jahr 1934. Unser Fischerdorf ist wirtschaftlich wichtig. Das Innenministerium hat das akzeptiert. So ist Arnis seit mehr als 90 Jahren eine Stadt. Viele Menschen besuchen sie, auch wenn es dort kein Hotel gibt. Seit wie vielen Jahren hat Arnis den Status als Stadt? Seit mehr als 90 Jahren hat Arnis in Schleswig-Holstein den Status einer Stadt. Text 2. Was hilft den Tieren im Winter? Warum sind Großstädte gut für die Natur? Die Stadt ein Eldorado für Tiere? Nicht für alle. Menschen bauen Städte für Menschen. Und den Preis zahlt meistens die Natur. Aber Tiere und Pflanzen finden auch in urbanen Regionen Strategien für ein gutes Leben. Spezielle Vögel benutzen gern Gebäude für Nester. Andere Tiere finden in Städten ohne Probleme Essen und Orte zum Schlafen. Und es ist in Städten wärmer, im Winter eine wichtige Hilfe. Was hilft den Tieren im Winter? In den Städten ist es wärmer. Für Tiere ist das im Winter eine wichtige Hilfe. Text 3. Zum wievielten Mal hat die sicherste Stadt schon die erste Position im Ranking? Welche Städte sind am sichersten, welche am gefährlichsten? In manchen Orten muss man keinen Thriller lesen, um sich unsicher zu fühlen. Dort passiert das manchmal schon auf dem Weg zur Bahn. Aber wie sieht das konkret in Zahlen aus? Das Bundeskriminalamt publiziert jedes Jahr eine Statistik über kriminelles Tun. Im Jahr 2023 ist die gefährlichste deutsche Stadt Frankfurt am Main. Auch Berlin ist gefährlicher als die meisten anderen Städte im Land. Die beiden sind seit Jahren am gefährlichsten. Gefährlicher als andere Städte sind auch Bremen, Hannover und Magdeburg. Die Statistiken des Bundeskriminalamts zeigen, die Zahl der Straftaten ist in den letzten Jahren wieder gestiegen. Speziell politische Motive werden mehr. Die Polizei zählt mehr Straftaten gegen jüdische Personen und Geflüchtete. Im Jahr 2023 hat es insgesamt 8,5% mehr Opfer von Kriminalität gegeben als 2022. 19,1% mehr als in 2022 waren es bei Opfern, die aus einem anderen Land kommen. Trotzdem ist Deutschland immer noch eines der sichersten Länder Europas. Das zeigt zum Beispiel die Statistik der Tötungsdelikte. Von 33 europäischen Ländern haben 23 schlechtere Zahlen als Deutschland. Deshalb kann man sich in Deutschland ziemlich sicher fühlen. Und wo kann man sich zwischen Alpen und Nordsee besonders sicher fühlen? In München, schon zum 6. Mal. Und auch in diesen Städten. Wiesbaden, Augsburg, Mainz, Nürnberg, Bielefeld, Oberhausen, Bochum, Stuttgart und Karlsruhe. Zum wievielten Mal hat die sicherste Stadt schon die erste Position im Ranking? Den ersten Platz im Ranking hat München. Damit ist die Stadt zum sechsten Mal die sicherste Stadt in Deutschland.